Im 27. Jahre Jerobims, des Königs von Israel, ward Asaja König, der Sohn Amazias, des Königs von Juda. 16 Jahre war er alt, als er König ward, und 52 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Jecholja und stammte aus Jerusalem. Und er sät, was Jahwe wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amazia getan hatte. Nur wurden die Höhen nicht abgeschafft, das Volk opferte und räucherte noch immer auf den Höhen. Und Jahwe verhängte eine Plage über den König, dass er aussätzig ward bis zum Tage seines Todes. Und er wohnte in einem besonderen Hause, Jotam aber, der Sohn des Königs, stand dem Palaste vor und sprach dem Volke des Landes Recht. Was aber sonst noch von Asaja zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Und Asaja legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Jotam ward König an seiner Stadt. Im 38. Jahre Asajas, des Königs von Juda, ward Sachaja, der Sohn Jerobims, König über Israel zu Samaria und regierte 6 Monate. Und er sät, was Jahwe missfiel, wie seine Väter getan hatten. Er ließ nicht ab von den Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, zu denen er Israel verführt hatte. Und Salum, der Sohn Jabes, zettelte eine Verschwörung wider ihn an und ermordete ihn zu Chiblim und ward König an seiner Stadt. Was aber sonst noch von Sachaja zu sagen ist, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. So erfüllte sich das Wort Jahwes, das er zu Jehu geredet hatte, als er sprach, es sollen Nachkommen von dir bis ins 4. Glied auf dem Thron Israels sitzen. Und so ist es geschehen. Salum, der Sohn Jabes, ward König im 39. Jahre Usias, des Königs von Juda, und regierte 1 Monat lang zu Samaria. Da zog Menahem, der Sohn Gades, von Tirza heran, und als er nach Samaria gelangt war, ermordete er Salum, den Sohn Jabes, zu Samaria und ward König an seiner Stadt. Was aber sonst noch von Salum zu sagen ist und die Verschwörung, die er anzettelte, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Damals verheerte Menahem die Stadt Tapo und alles, was darin war, und ihr ganzes Gebiet von Tirza aus, weil man ihm die Tore nicht geöffnet hatte, und alle Schwangeren darin ließ er aufschlitzen. Im 39. Jahre Asajas, des Königs von Juda, ward Menahem, der Sohn Gades, König über Israel und regierte 10 Jahre zu Samaria. Und er ward, was Jahwe missfiel, er ließ nicht ab von allen Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, zu denen er Israel verführt hatte. Zu seiner Zeit überfiel Ful, der König von Assyrien, das Land, und Menahem gab dem Ful 1000 Talente Silbers, dass er es mit ihm hielte und so die Herrschaft in seiner Hand befestigte. Und Menahem erhob das Geld von Israel, von allen wehrpflichtigen Männern, um es dem Könige von Assyrien zu geben, 50 Sekel Silbers kamen auf einen jeden. Da zog der König von Assyrien wieder ab und verweilte nicht länger da im Lande. Was aber sonst noch von Menahem zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Und Menahem legte sich zu seinen Vätern, und sein Sohn Pekaja ward König an seiner Stadt. Im 50. Jahre Asajas, des Königs von Juda, ward Pekaja, der Sohn Menahems, König über Israel und regierte zu Samaria 2 Jahre. Und er sät, was Jahwe missfiel, er ließ nicht von den Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, zu denen er Israel verführt hatte. Und Peka, der Sohn Remalias, sein Ritter, zettelte eine Verschwörung wider ihn an und ermordete ihn zu Samaria in der Burg des königlichen Palastes mit Argob und Aje, dabei halfen ihm 50 Mann von den Gileaditern. Also tötete er ihn und ward König an seiner Stadt. Was aber sonst noch von Pekaja zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Im 52. Jahre Asajas, des Königs von Juda, ward Peka, der Sohn Remalias, König über Israel zu Samaria und regierte 20 Jahre. Und er sät, was Jahwe missfiel, er ließ nicht von den Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, zu denen er Israel verführt hatte. Zur Zeit Pekas, des Königs von Israel, erschien Tiglath-Pileser, der König von Assyrien, eroberte Ijon, Abel-Beth-Macha, Janoa, Kedes und Hazor, Gilead und Galiläa, das ganze Land Naphtali, und führte die Bewohner gefangen nach Assyrien. Und Hosea, der Sohn Elas, zettelte eine Verschwörung wider Pekah, den Sohn Remalias, an, ermordete ihn und ward König an seiner Statt im 20. Jahre Jotams, des Sohnes Usias. Was aber sonst noch von Pekah zu sagen ist, und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Im 2. Jahre Pekahs, des Sohnes Remalias, wurde Jotham König, der Sohn Usias, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König ward, und 16 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Jerusa, die Tochter Zadoks. Und er sät, was Jahwe wohlgefiel, ganz wie sein Vater Usia getan hatte. Nur wurden die Höhen nicht abgeschafft, das Volk opferte und räucherte noch immer auf den Höhen. Derselbe baute das obere Tor am Tempel Jahwes. Was aber sonst noch von Jotham zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Zu jener Zeit begann Jahwe Rezin, den König von Aram, und Pekah, den Sohn Remalias, gegen Juda loszulassen. Jotham aber legte sich zu seinen Vätern und ward bei seinen Vätern in der Stadt Davids begraben, und sein Sohn Ahas ward König an seiner Stadt.